Wissenschaft im Brennpunkt. Erst um das Jahr 2040 herum herrschte in den Kreisen der Informatiker, Chiffrierer und anderer Experten Erstaunen darüber, wie ihre Vorgänger lange Zeit so verblendet sein konnten, dass sie mit roher Gewalt versuchten, künstliche Intelligenz zu schaffen. Schließlich war für die überwiegende Mehrzahl der Aufgaben, die Menschen auf 97,8% der Arbeitsplätze sowohl physischer wie geistiger Arbeit durchführen, Intelligenz überhaupt nicht notwendig. Und was ist notwendig? Orientierungssinn, Routine, Geschicklichkeit und Gewandtheit. Alle diese Eigenschaften weisen die Insekten auf. Invasion der Synsekten. Miniaturroboter werden flügge. Von Frank Grotelüschen. Rom, Ende April. Mehr als 1000 Ingenieure sind in die Angelicum-Universität gekommen, zur weltweit wichtigsten Konferenz über Robotik. Es ist Kaffeepause. Im Atrium des ehrwürdigen Gebäudes gönnen sich die Teilnehmer ein wenig Sonne. Doch plötzlich surrt ein Mini-UFO durch den Hof, kaum größer als ein Frühstücksteller. Es fliegt auf einen der kaffeeschlürfenden Wissenschaftler zu, verharrt seelenruhig vor seinem Kopf und richtet eine Kamera auf ihn. Der Mann ist verblüfft, seine Fachkollegen amüsiert. Am anderen Ende des Hofes steht Michael Achtelig, Student der TU München. Mit einer Fernsteuerung in der Hand dirigiert er den fliegenden Spion, eine Art Modellhubschrauber, im Fachjargon Quadrocopter. Ein Quadrocopter ist ein Fluggerät mit 4 Rotoren und wird gesteuert über die Drehzahl der Rotoren. Ja, und wir arbeiten daran, dass wir die möglichst stabil zum Fliegen bekommen. Angetrieben wird das Fluggerät von Elektromotoren und Lithium-Akku. Ein winziger Chip an Bord erfasst die Daten diverser Sensoren und steuert die Drehzahl der 4 Rotoren. Es ist wesentlich robuster als ein Hubschrauber, hält viele Abstürze aus. Man kann das Gerät in der Luft antappen, es stabilisiert sich selber. Eine nette Spielerei fürs Kinderzimmer? Nein, meint Achtelig. Der Quadrocopter verspricht handfesten Nutzen. Luftaufnahmen, Beobachtungen aus der Luft. Es war eine Idee, Gebäude aufzunehmen, Fotos zu machen, wenn was inspiziert werden muss. Der Quadrocopter ist nur ein Beispiel für einen neuen Trend in der Robotik. Die Konstruktion winziger, intelligenter und zugleich billiger Flugmaschinen. Das Ziel? Flugroboter, nicht größer als Libellen oder Stubenfliegen, die autonom durch die Lüfte schwirren und nützliche Aufgaben verrichten. Sie spüren Überlebende in Katastrophengebieten auf, fahnden nach Umweltgiften, überwachen Fabriken und Kraftwerke oder treten als winzige Spione in den Dienst der Militärs. Roboter, klein wie Insekten, aber mächtiger als Panzer, Düsenjäger und Schlachtschiffe. Ein Planspiel, das der polnische Science-Fiction-Schriftsteller Stanisław Lem schon vor 25 Jahren beschrieb, in seinem Essay Waffensysteme des 21. Jahrhunderts. Die Anfänge dieses Trends gab es bereits im 20. Jahrhundert. Doch niemand war imstande, sie zu dem Bild eines neuen Gesamtsystems zusammenzufügen. Als die Elektronik bereits Mikroprozessoren produzierte, die so klein waren, dass sie erfolgreich mit der Größe der Darmschlingen von Mücken und Hornissen konkurrieren konnten, entwarf die Mehrzahl der Enthusiasten im Zeichen der künstlichen Intelligenz noch immer Programme, die den Computern ermöglichten, dämliche Gespräche mit nicht allzu klugen Leuten zu führen. Und die stärksten Rechnerriesen schlugen bereits Schachmeister. Nicht, weil sie intelligenter waren als diese, sondern weil sie die Daten milliardenmal schneller verarbeiteten als Einstein. Niemand konnte sich vorstellen, dass für den gemeinen Soldaten an der Front die Aufgewecktheit und die Routine einer Biene oder Hornisse völlig ausreicht. Insekten gelten als die raffiniertesten Flugapparate der Welt. Zum Beispiel die gemeine Stubenfliege. Sie schlägt irrwitzige Haken, fliegt rasante Loopings und lässt sich senkrecht in die Tiefe fallen. Flugmanöver waghalsiger als bei jeder Luftfahrtschau. Pro Sekunde legt sie das 250-fache ihrer Körperlänge zurück, 4-mal mehr als der schnellste Vogel. Für ihren Flug nutzen die Fliegen mehrere Sinnesorgane, vor allem ihre Facettenaugen. Die haben zwar nur eine Auflösung von 600 Pixeln, also lächerlich wenig im Vergleich zu einer Digitalkamera, dafür aber sind diese Augen extrem schnell, Pro Sekunde liefern sie 300 Bilder. Das Fliegenhirn verarbeitet dann diese Signale und ermöglicht es dem Tier, ziemlich rasant durch die Welt zu fliegen. Michael Dickinson, Biologieprofessor am Caltech in Pasadena, Kalifornien. Bei seinen Kollegen heißt er The Flyman, denn keiner weiß besser als er, wie Fliegen fliegen. And the muscles are divided into two groups. There are so-called power muscles. Fliegen besitzen zwei Arten von Flugmuskeln. Erstens die Kraftmuskeln. Relativ zu ihrer Größe zählen sie zu den stärksten im Tierreich. Diese Muskeln stauchen und strecken den Brustkorb der Fliege rund 200 Mal pro Sekunde. Und damit schlagen auch die Flügel, die über Gelenke mit dem Brustkorb verbunden sind, 200 Mal pro Sekunde auf und ab. Zweitens die Steuermuskeln. Sie sind kleiner als die Kraftmuskeln und sitzen an den Flügelgelenken. Mit ihnen reguliert die Fliege die Stellung der Flügel. Und das erlaubt ihr alle möglichen Flugmanöver. Rasante Starts, präzise Punktlandungen und extrem schnelle Wenden in der Luft. Sharp turns called saccades. When we see a fly in a room flittering about, we might think that it's just. Wenn wir eine Fliege im Zimmer beobachten, denken wir, ach, bloß ein kleines, dummes Insekt, das planlos durch die Gegend schwirrt. Aber dieses Wesen reagiert sehr präzise auf optische Reize. Es orientiert sich an Gerüchen, um Geschlechtspartner zu finden oder Futter. Und mit seinen Antennen kann es sogar hören. Alle diese Reize werden im Fliegenhirn verarbeitet. Das Tier bewegt sich also durchaus gezielt. Viele Funktionen auf kleinstem Raum. Für die Roboterforscher Ansporn, so etwas nachzubauen. Und zwar als synthetische Insekten oder Synsekten, wie sie Stanislav Lem kurz und griffig nennt. Nicht menschenähnliche Automaten bildeten die Armeen neuen Typs, sondern Synsekten. Keramische Mikrokrustentiere, Regenwürmer aus Titan und fliegende Pseudoinsekten mit Stacheln, die aus schweren, spaltbaren Elementen bestanden. Was vermochte selbst der tüchtigste, mit Granaten und Maschinenpistolen behängte Soldat gegen diesen mikroskopischen Feind auszurichten? Ebenso viel wie ein Arzt, der versuchen wollte, Pestbazillen mit einem Hammer zu bekämpfen. Unser Fluggerät ist extrem einfach zu steuern, viel einfacher als ein Modellflugzeug. Selbst ein untrainierter Pilot wie ich beherrscht das im Nu. Außerdem kann es senkrecht starten und landen und kann in der Luft schweben wie ein Hubschrauber. Doch ein Hubschrauber braucht jede Menge Elektronik, um sich in der Luft halten zu können. Unser Fluggerät schafft das ohne viel Elektronik. Das Fluggerät von David Lenting nennt sich Delfly und entsteht in den Niederlanden an der Universität Delft. Es ist eine Art künstliche Libelle und imitiert eines der wichtigsten Merkmale des Insektenflugs, das Schlagen mit den Flügeln. Für Roboterexperten eine hochinteressante Sache, denn will man wirklich kleine Flugroboter bauen, kommt man mit Flugzeugpropellern oder Hubschrauberrotoren nicht weiter. Die Aerodynamik spielt einfach nicht mehr mit. Anders beim Flügelschlagen. Damit können sich selbst Winzlinge in der Luft halten, zum Beispiel Moskitos. It has two pairs of flapping wings on top of each other. Wie eine Libelle besitzt Delfly zwei Flügelpaare. Mit dem Unterschied, dass diese Flügelpaare nicht hintereinander angeordnet sind, sondern übereinander. Sie schlagen 14 Mal pro Sekunde auf und ab. Die Flügel sind durchsichtig. Sie sind mit einer dünnen, faserverstärkten Folie bespannt, gehalten von dünnen Kohlefaserstäben. Sie werden über eine Spezialmechanik von einem kleinen Elektromotor angetrieben. Er wiegt nur 1,6 Gramm. Die Energie kommt aus einer Lithium-Polymer-Batterie. Sie zählt zu den besten, die im Moment zu haben sind. Und reicht für 15 Minuten Vorwärtsflug, und zwar mit einer Kamera an Bord. Bislang hat Delfly eine Flügelspannweite von 30 cm, aber wir arbeiten schon an einer Version mit nur 10 cm Spannweite. Wenn wir das geschafft haben, denken wir sogar an ein noch kleineres Exemplar, Spannweite 5 cm. Anwendungen wären denkbar bei der Inspektion von Kraftwerken oder Fabriken. Delfly könnte unzugängliche Stellen mit der Kamera überwachen oder auch kleine Sensoren absetzen, etwa um zu messen, ob an irgendeiner Stelle ein Leck ist und Schadstoffe austreten. Eine zweite Sache wäre der Personenschutz. Ein derart kleines Fluggerät wie Delphi könnte in jedem Winkel nachschauen, ob da etwas Verdächtiges vor sich geht. Gleiten kostet weniger Energie als Flügelschlagen. Dieses Prinzip machen sich nicht wenige Insekten zunutze. Das sind zum Beispiel die Heuschrecken, zum Beispiel die Desert Locust. Mirko Kovac von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne arbeitet an einem Roboter, der in die Höhe springt, seine Flügel entfaltet und viele Meter weit gleitet, wie eben die Wüstenheuschrecke. Es hat vor allem zwei Vorteile. Auf einer Seite ist es sehr simpel, also es ist sehr einfach und man kann mit sehr wenig Energie sich fortbewegen in der Luft. Kovac hat bereits einen Sprungroboter entwickelt. Ein winziger Motor spannt über ein Getriebe eine Feder. In einem Schwung katapultiert sie das Maschinchen nach oben. Ein Sprengmechanismus, der das gleiche Prinzip anwendet wie die Heuschrecken. Der ist etwa 5 cm groß und wiegt 5 Gramm und sprengt etwa 1,40 Meter hoch. Oben angekommen muss die Roboterschrecke möglichst schnell ihre Flügel entfalten. Auch daran arbeitet Kovac bereits. Der zweite Schritt, den wir gemacht haben, ist ein Flügelfaltprinzip, das da eigentlich das gleiche Prinzip gebraucht wie die Fledermäuse. Wie bei der Fledermaus ist der Flügel in drei Teile gefaltet. Ein Draht zieht die Flügelspitzen zusammen und faltet sie wieder auf. Aus Sprungmechanismus und Faltflügel will Kovac nun einen Gleitroboter bauen. Er soll nicht größer sein als eine Papierschwalbe und maximal 10 Gramm wiegen. Lenken soll er mit einer Art künstlichem Muskel, vielleicht sogar eines Tages auf dem Mars. Wenn man sich die Mittelmeerkakerlaken ansieht, die haben sehr kurze Flügel. Wenn man sie eben von einem Balkon zum Beispiel runterwirft, glatten sie ihre Flügel aus, lenken, stabilisieren den Flug und suchen sich einen guten Fleck zum Landen. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Nicht mehr. Tobias Seidel von der ESA, der Europäischen Weltraumagentur, sucht nach langfristigen Alternativen für Raumsonden, die auf fremden Planeten landen. Denn diese Landungen sind riskant. Jede zweite Mission scheitert, weil die Sonde bei der Landung zu Bruch geht. Wie zuletzt im Dezember 2003 die Marssonde Beagle. Das Ausfallrisiko wäre kleiner, würde man statt einer großen Sonde lauter kleine abwerfen. Gleitroboter, ähnlich wie die künstliche Heuschrecke aus Lausanne. Das heißt, dass man wirklich mit 20 oder mehr sogar kleinen Miniländern arbeitet, die sich dann auch bei der Landung verstreuen. Und da könnte man mit miniaturisierten Sensoren ein ganz breites Gebiet abdecken. Im Prinzip kann man sich so vorstellen, wir haben ein Raumschiff, das eben allein auf die Reise geht Richtung Mars, in die Marsatmosphäre eintritt. Und dann eben, sobald man irgendwo im freien Fall sich befindet, könnte man an das Aufspalten denken und eben die kleinen Flugkörper dazu übergehen lassen, eigenständig zu fliegen und in der Atmosphäre runterzusegeln und sich zu verteilen. Die Synsekten verstellten sich manchmal als fliegende Stäubchen oder Samenkapseln, authentische Insekten, Wassertropfen. Doch versteckte sich unter dieser Maske ein todbringender Gehalt. Manche dieser Pseudo-Insekten konnten wie Geschosse den menschlichen Körper durchbohren. Andere dienten der Erschaffung optischer Systeme, welche die Sonnenstrahlen konzentrierten, wodurch Temperaturen entstanden, die die Luftmassen bewegten, sofern der Operationsplan zum Beispiel starke Regenfälle oder herrliches Wetter erforderte. Unsere Fliege besteht aus einer dünnen Folie Kohlefaser, viel dünner als ein Blatt Papier. Zuerst schneidet ein Laser die Form aus. Dann falten wir diese Form unter dem Mikroskop zu einer Struktur mit zwei Flügeln und einem Körper, der alles zusammenhält. Unsere Fliege besteht aus einer dünnen Folie Kohlefaser, viel dünner als ein Blatt Papier. Zuerst schneidet ein Laser die Form aus. Dann falten wir diese Form unter dem Mikroskop zu einer Struktur mit zwei Flügeln und einem Körper, der alles zusammenhält. Er verfolgt das vielleicht ehrgeizigste Ziel aller Flugroboterkonstrukteure, Ron Fearing, Professor an der kalifornischen Berkeley-Universität. Denn sein Roboterinsekt ist nur so groß wie eine Schmeißfliege. Es ist ein winziges, dreieckiges Kohlefasergerüst, aus dem zwei Kunststoffflügel herausragen. Sie schlagen 250 Mal pro Sekunde, angetrieben von einem winzigen Motor, basierend auf einer piezoelektrischen Keramik. Legt man an diese Keramik eine elektrische Spannung an, zieht sie sich, ähnlich wie ein kontrahierender Muskel, ein wenig zusammen. Vor einiger Zeit hat es Fearing tatsächlich geschafft, das Flügelpaar schweben zu lassen. Und Robert Wood aus Harvard, ein ehemaliger Student von Fearing, hat in diesem Frühjahr eine komplette künstliche Fliege zum Abheben gebracht. Allerdings hing das Roboterinsekt dabei an Drähten, die es mit Energie versorgten. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir ein Insekt haben, das frei durch die Gegend fliegt. Ein Problem ist die Flugstabilität. Schlägt einer der Flügel auch nur ein bisschen schneller als der andere, gerät die Fliege ins Trudeln und stürzt ab. Die Fliege stabil in der Schwebe zu halten, ist eine Herausforderung. Doch der größte Stolperstein ist die Batterie. Lithium-Polymer-Akkus, wie man sie heute in Handys nutzt, haben zwar genug Power, aber für unsere Zwecke müsste man sie viel kleiner machen. Die kleinsten Batterien wiegen heute ein halbes Gramm. Was wir brauchen, ist ein Zehntel davon, ein Zwanzigstel Gramm. Sie könnten Stellen erreichen, zu denen ein Mensch niemals vordringen könnte. Stellen Sie sich ein zusammengestürztes Gebäude nach einem Erdbeben vor. Und man hat keine Ahnung, ob es da noch Überlebende gibt. Dann könnte man winzige Roboter brauchen, die in der Lage wären, durch Zentimeter kleine Lücken zu schlüpfen und nach Überlebenden zu suchen. Fearing ist sich sicher, sind die technologischen Hürden genommen, dürfte es kein Problem sein, die künstliche Fliege als Massenprodukt zu fertigen. Zu Materialkosten von ein paar Cent. Die Mikroarmee war eine riesige Anhäufung von sich selbst montierenden Elementen. Sie strebte dem Ziel von vielen verschiedenen Seiten her zu, um sich erst am Ziel zusammenzuschließen. Zu einem vorprogrammierten Ganzen. Eine Rakete, von der Erde, einem Schiff oder einem U-Boot aus abgeschossen, kann man aus dem Kosmos mit einem Lasersatelliten vernichten. Man kann jedoch auf diese Weise nicht gigantische Wolken von Mikroteilchen zerstören, die Uran oder Plutonium führen, welche erst am Ziel zur kritischen Masse verschmelzen, hingegen unterwegs von Nebel- oder Staubwolken nicht zu unterscheiden sind. That's our current version of the Microflyer. We call it Microflyer because it's reasonably small. Das ist die neueste Version unseres Mikrofliegers. Ein Modellflugzeug, aber extrem leicht. 10 Gramm, weniger als ein Riegel Schokolade. Sein Rumpf ist aus Kohlefaser, seine Tragfläche aus hauchdünnem Plastik. Angetrieben wird es per Propeller und Elektromotor. Außerdem hat es eine winzige Kamera an Bord, ein Mini-Gyroskop, einen Funksender und einen Mikroprozessor. Das Labor für intelligente Systeme an der ETH Lausanne. Das Besondere an dem Flieger von Jean-Christophe Suffret ist nicht die Art der Fortbewegung. Die ist eher konventionell. Ein kleines, wenn auch ultraleichtes Propellerflugzeug. Der Clou ist ein anderer. Der Mikroflieger wird nicht ferngesteuert, sondern fliegt autonom, also ganz von selbst. Eine wesentliche Voraussetzung für ein intelligentes Roboterinsekt. Ein Projekt, das noch in den Kinderschuhen steckt. Zurzeit versucht Suffret, seine Miniflieger erstmal beizubringen, ganz einfach durch die Stube zu schwirren, ohne dabei gegen Wände und Boden zu stoßen. Auf so einem winzigen Flieger kann man keine GPS-Systeme oder Lasersensoren mitschleppen wie auf großen Flugzeugen. Die sind einfach zu schwer. Deswegen haben wir uns angesehen, wie sich Fliegen in der Luft orientieren. Das Facettenauge der Fliege macht sich kein komplettes Bild von der Umgebung, sondern erfasst nur das, was sich bewegt. Fliegt die Fliege auf eine Wand zu, merkt sie, dass sich etwas in dem Bewegungsmuster verändert und wechselt die Richtung. Ähnlich funktioniert auch die Kamera auf unserem Modellflugzeug. Sie nimmt keine Bilder auf, sondern registriert nur Bewegungen. Sie sehen, unsere Elektronik ist wirklich durch Insekten inspiriert. And this electronic is really inspired by flies. Jetzt nimmt Suffret seinen Miniflieger und bringt ihn in einen eigenartigen Laborraum. We call it the holodeck, which is like in the film of Star Trek. Das ist unser Holodeck. Wir nennen es so wie in der Fernsehserie Star Trek. Der Raum ist quadratisch, 50 Quadratmeter groß und völlig leer. Bis auf 8 Projektoren, die an der Decke hängen. Mit diesen Projektoren können wir alles Mögliche auf die 4 Wände projizieren. Im Moment werfen sie ein Muster an die Wand. Schwarze und weiße Rechtecke zufällig platziert. Nur dadurch ist der Kontrast groß genug, sodass die Kameras auf dem Mikroflieger etwas erkennen können. eine Atmosphäre wie in einem Museum für zeitgenössische Kunst. Doch der kleine Flugroboter braucht den extremen Kontrast, sonst würde er die Wände nicht erkennen. Nun beugt sich Suffré über seinen Laptop. Auf dem Bildschirm ist zu erkennen, wie der Roboter die Welt wahrnimmt. Er sieht kein komplettes Bild, sondern zwei schwarz-weiße Zeilen, ähnlich einem Barcode. Bewegt sich etwas vor der Kamera, fängt der Barcode an zu tanzen. Jetzt endlich kann Suffré seinen Miniflieger starten. You know, I just drive it. Im Moment lenke ich ihn noch mit der Fernsteuerung. Doch wenn ich diesen Knopf hier drücke, wird er vollständig autonom fliegen. Das versuche ich jetzt. So let's try now. See, that I don't move the joystick anymore. Und sehen Sie, jetzt bewege ich den Joystick nicht mehr. Und trotzdem schafft es der Flieger, nicht gegen die Wände zu stoßen oder zu Boden zu fallen. In der Tat, beharrlich dreht der Roboter seine Runden. Etwas wackelig zwar, aber ohne gegen die Wand zu donnern. Der Motor regelt ständig nach. Wird der Flieger zu langsam, gibt er ein wenig mehr Schub. So in fact the full autonomous operation, like die volle autonome Operation, also dass der Flieger ganz ohne Fernsteuerung fliegt, schaffen wir erst seit 3 Monaten. Damit sind wir die einzige Forschergruppe auf der Welt, die einen autonomen Flug mit einem Flugzeug im Innenraum schafft. Full autonomous operation with an airplane indoor, yeah. Then we would like to increase the Als nächstes wollen wir erreichen, dass sich unser Flieger in einer komplexeren Umgebung zurechtfindet, etwa einem Raum mit Möbeln und Türen. Und in 5 Jahren haben wir hoffentlich einen Roboter, der in einem ganz normalen Innenraum klarkommt. In 5 years you can find something that fly in natural indoor environments. Die fliegenden Synsekten wurden zu einer Art Verschmelzung von Flugzeugpilot und Geschoss zu einer Miniatureinheit. Die Mikroarmee wurde zu einer operativen Einheit, die nur als Ganzes die von ihr geforderte Kampfkraft und den geforderten Kampfwert besaß. Wie analog nur der ganze Bienenschwarm eine selbstständige Überlebenseinheit, die einzelne Biene hingegen gar nichts ist. In nature there are several types of social insects that move around in groups, and biologists call these groups swarms. In der Natur gibt es Insekten, die in Gruppen leben. Wir sprechen von Schwärmen, zum Beispiel Bienenvölker oder Ameisenstaaten. Das scheint für die Tiere eine Reihe von Vorteilen zu haben. Gemeinsam können sie leichter Nahrung finden und sie können sich leichter vor Feinden schützen. Uns Roboterbauer interessiert dabei folgender Aspekt. Wenn man viele kleine Einheiten hat, dann mag jede dieser Einheiten nur sehr eingeschränkte Fähigkeiten besitzen. Aber wenn viele dieser Einheiten miteinander kooperieren, sind sie durchaus in der Lage, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Wie lassen sich viele kleine, simple Flugroboter zu einem schlagkräftigen Schwarm vereinigen? Über diese noch ziemlich neue Frage denkt Dario Floriano an der ETH Lausanne nach. Bislang aber fliegen seine Roboterschwärme noch rein virtuell, als Computersimulation. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Wenn wir einen Schwarm von 20 dieser Flugroboter aussenden, um gemeinsam ein Ziel aufzuspüren, dann finden sie dieses Ziel tatsächlich schneller, als würde man nur einen Roboter losschicken. Das klingt simpel, aber es beweist, die Roboter sind im Prinzip in der Lage, sich untereinander abzustimmen und ein gemeinsames Ziel schneller zu erreichen. Bald will Floriano seine Schwarmstrategien mit echten Robotern testen, mit Quadrocoptern, jenen tellergroßen Flugmaschinen mit 4 Rotoren. Unter Swarms verstehen wir mehrere von diesen Flugzeugen, die zusammen in der Luft eine gemeinsame Aufgabe erfüllen. Auch Florianos Kollege Severin Leven arbeitet am Schwarmprinzip. Er setzt auf primitive Modellflieger aus Styropor, Spannweite 80 Zentimeter. Das Ding kann tatsächlich fliegen. Auf diesem Styropor-Nurflügel haben wir einige Sensoren untergebracht und ein elektronisches Steuermodul, sodass wir damit tatsächlich autonom fliegen können. Also völlig selbstständig, ohne Steuerung vom Boden. Hindernissen ausweichen kann der Styroporflieger zwar nicht, aber immerhin vermag er in 50 Metern Höhe selbstständig seine Runden zu drehen. In ein paar Jahren sollen Dutzende solcher Flieger durch die Lüfte schwirren. Per Funksender stehen sie in ständigem Kontakt untereinander und sie halten Kontakt zu einer Bodenstation. Ein mobiles Funknetz, das, wenn nötig, innerhalb kürzester Zeit funktioniert. In dem Fall, dass eine Katastrophe passiert wie eine Überschwemmung, kann es passieren, dass Handyfunkverbindungen oder eben PC-Funkverbindungen über WLAN nicht verfügbar sind, weil einfach die Infrastruktur zerstört worden ist. Und dann kann es sehr gut sein, dass ein Helfer kommt und diese Flugzeuge über dieser Region ausbreitet und dann die Leute, die Hilfe benötigen, innerhalb dieser Zone kommunizieren können. Diese neue Ära des Krieges war für Liebhaber von Uniformen, Fahnen, Wachablösungen, Ehrenkompanien, Drill- oder Tapferkeitsmedaillen eine einzige Beleidigung der hehren Ideale, eine einzige Beschimpfung und Schmähung. Diese neue Epoche des Militärwesens nannten die Fachleute eine verkehrte Evolution. Denn in der Natur entstanden in den ersten Anfängen einfache und mikroskopisch kleine Organismen, aus denen sich im Laufe von Millionen Jahren immer größere Gattungen entwickelten. In der Evolution der militärischen Postatomära herrschte hingegen der umgekehrte, nämlich der mikrominiaturisierende Trend. Nicht nur in den Fiktionen von Stanislaw Lem, auch im wirklichen Leben zeigen sich die Militärs von den synthetischen Insekten fasziniert. In etlichen Projekten stecken Gelder militärnaher Agenturen wie der DARPA aus den USA oder der schweizerischen ArmaSwiss. Noch steckt die Forschung in den Anfängen. Die meisten Prototypen könnten der Bastelstube von Jugendforscht entstammen. Wenn sie überhaupt fliegen, dann meist torkelnd und unsicher am Rande einer Bruchlandung. Pioniermaschinen, die an die ersten plumpen Fluggeräte von Otto Lilienthal und der Gebrüder Wright erinnern. Aber die Winzlinge haben Potenzial. Die Forscher lernen schnell vom Vorbild Natur. Erfolgreich schauen sie sich mehr und mehr Tricks ab von den wahren Flugkünstlern, den Insekten. Und wenn die Miniaturroboter tatsächlich Flüge werden, dürfen die Militärs zu den ersten zählen, die sich ihrer bedienen, etwa als winzige Spione. Eine Aussicht, die Forscher wie Severin Leven mit einem resignierten Achselzucken in Kauf nehmen. Leider ist das immer sehr naheliegend. Wir wollen nicht in diese Richtung gehen, obwohl es natürlich nicht auszuschließen ist, dass die Technologie später für solche Zwecke benutzt wird. Meine Kollegin und ich sehen das Projekt ganz klar unter einem zivilen Aspekt. Und so ist das leider mit den Technologien. Invasion der Synsekten. Miniaturroboter werden Flügge. Eine Sendung von Frank Grotelüschen. Es sprachen Ulla Evra, Michael Paveletz, Peter Weiß und der Autor. Redaktion Christiane Knoll.